dieser Welt gibt es keine Verständigung. Wir gehören ihr nur in dem Maße an, als wir uns gegen sie auflehnen. Ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück mehr. Das ist der Punkt, der erreicht werden muss. In den 70er Jahren wurde der aufständische Anarchismus als Insurrektionalismus neu definiert. Wobei dieser Begriff von den Insurgenten selber abgelehnt wird, sehen sie sich doch als die Verweigerer jeglicher Ideologie. Dieser erscheint als der Weg der täglich erlebten Machtlosigkeit und der totalen Herrschaft des Staates als Organisation über und in der Gesellschaft zu entkommen, beziehungsweise ihn in kleinen, informellen, autonomen Basisgruppen durch militante Aktionen anzugreifen. Sie berufen sich dabei auf vergangene Kämpfe des aufständischen Anarchismus, der vor allem in Italien und Spanien seinen Geist, unter anderem in den Kämpfen gegen Knechte und damit gegen die ganze Gesellschaft, bewahrt hatte. Wenn auch selber autonom und temporär, haben die Schriften zum Beispiel von Alfredo Bonanno einen starken Einfluss auf die Insurgenten, vor allem in Italien und Griechenland, in denen der Aufstand am Ende des Zweiten Weltkrieges durchaus bewährte Praxis war. Die Faschisten waren durch die anarchistischen und kommunistischen Partisanen in vielen Gebieten vertrieben. Doch der Vertrag von Jalta brachte durch Stalin die Kommunisten wieder auf Linie. Griechenland geriet jahrzehntelang in eine Militärdiktatur. In Italien sorgte die KP für eine Abkehr der militanten Kämpfe. What is anarchism? What does it mean? Was ist der Anarchismus? Was bedeutet es, Anarchist zu sein? Warum? Weil er keine Definition ist, die, wenn sie einmal gefunden wurde, in einem Tresor aufbewahrt werden kann. Or said once and for all, there, from now on, I hold the truth, and as such, at least from the point of view of the idea, I am a privileged person. Anyone who thinks like this is an anarchist in word alone. Instead, the anarchist is someone who really puts themselves in doubt as such. Anarchistinnen und Anarchisten sind Individuen, die sich wirklich als solche in Frage stellen. Was für eine Beziehung habe ich alltäglich zu all den Sachen, die ich mache? Each day in everything I do, a way of being an anarchist continually and not coming to agreements, making little daily compromises, etc. Anarchism is not a concept that can be locked up in a word. Der Anarchismus ist kein Konzept, das mit einem Wort festgenagelt werden kann. Er ist keine politische Theorie. Er ist eine Weltanschauung, eine Lebensauffassung. Und das Leben, egal wie jung oder alt wir sind, ist keine definitive Sache. Es ist eine Wette, die wir Tag für Tag neu abschließen müssen. Alfredo M. Bonanno, 1937 in Catania, Sizilien geboren, ist wohl der eifrigste Theoretiker des aufständischen Anarchismus. Für den Text Die bewaffnete Heiterkeit, 1977 geschrieben, wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, das Buch selber beschlagnahmt. Als Mitherausgeber der zweimonatlich erschienenen Zeitschrift Anarchismus gab er dort Beispiele im Hinblick auf die Ziele der Bewegung. Wir sind für die Zerstörung des Staates, das heißt, dass wir für die körperliche Vernichtung ihrer Organe und ihrer Vertreter bei der Durchführung des Staates sind. Wir sind gegen die Bullen, gegen die Obrigkeit, gegen die Bürokraten, gegen Gewerkschafter, gegen die Bosse. Wir sind nicht nur gegen die Polizei, gegen Kontrolle, gegen die bürgerliche Justiz, gegen Bürokraten, gegen Gewerkschaften. Wir sind auch und gerade konkret gegen die Menschen und Dinge, die in Wirklichkeit jeden Tag die ideologischen Formen der täglichen Repression bilden. Solche kernigen Sätze fördern natürlich für die Vertreter des Staates die Absonderlisten Fantasien herbei Und so wurde dann Alfredo Bonanno im Rahmen einer Repressionswelle, bei der sich die beiden Staatsanwälte Marini und Ionta besonders hervortaten, verhaftet und der geistigen Urheberschaft und Mitgliedschaft einer sogenannten anarchistischen, revolutionären, insurrektiven Organisation angeklagt. Bonanno, può venire? Possiamo incominciare? Signor Presidente, deve dire qualcosa? No, una breve piccola nota iniziale di natura metodologica per evitare che si confusioni. Ähnliches widerfuhr ihm dann im Jahre 2003, wo er wegen Unterstützung und Verbreitung umstürzlerischer Propaganda und Chefideologe einer informellen anarchistischen Föderation dann im April 2004 mit 11 von ursprünglich 68 angeklagten Anarchistinnen und Anarchisten zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurde. Von demselben Staatsanwalt und Anarchistenfresser wie einige Jahre zuvor. Diese Gruppe, die informelle anarchistische Föderation FAI, soll seit 2003 aktiv sein und wurde bekannt durch Aktionen gegen EU-Politiker sowie Anschläge gegen Einrichtungen der italienischen Polizei. Diese Gruppe, falls sie existierte und kein Konstrukt der italienischen Justiz nach dem bekannten Muster der Strategie der Spannung, war aufgrund ihrer Aktionen umstritten. Nicht nur, dass die Initialen FAI verwirrten und zu einer scharfen Antwort der realen Föderation führten. Auf der anderen Seite schreibt die Insurgentenzeitschrift Balaclava: Vieles, was die FAI macht oder gemacht hat, teilen wir nicht. Jedoch teilen wir viele ihrer Meinungen. Die Frage, wie weit ein Mensch in seiner radikalen Praxis gehen will, muss und wird nur er wissen. Moralische Barrieren von was, wann, wie und warum etwas gemacht wird, überlassen wir der Linken, die dieses Gebiet sehr gut dominiert. Und sie fordert revolutionäre Solidarität, eines der Grundmaxime der Insurgenten. Jede Aktionsgruppe verpflichtet sich, die eigene revolutionäre Solidarität jenen Genossen gelten zu lassen, die verhaftet oder untergetaucht sind. Die Solidarität wird sich insbesondere durch die bewaffnete Aktion konkretisieren, durch den Angriff auf Infrastrukturen und Menschen, die für die Gefangenschaft des Genossen verantwortlich sind. Als Unterstützung in der Repression verstehen wir natürlich nicht die Art eines technischen oder juristischen Beistandes. Die bürgerliche Gesellschaft bietet genügend Anwälte, Sozialarbeiter und Priester, sodass wir Revolutionäre uns um andere Dinge kümmern können. Dies sieht dann so aus, dass die Situation der Gefangenen in allen Aktionen mit einbezogen wird, bei Kundgebungen oder bei Anschlägen. Als Beispiel seien hier die Aktionen im Zusammenhang mit dem Ökoaktivisten Marco Kamenich in der Schweiz genannt. No estamos todas, faltan las presas. Abajo los muros de las prisiones. Este 11 de septiembre habrá un Paco menos. A las armas, a las barricadas, fuego al capital y al Estado, sangre por sangre, guerra social. In der englischsprachigen Welt waren es vor allem die Texte des Philosophen Feral Faun, auch Wolfi Landstreicher, und seine Übersetzungen der Schriften von Alfredo Bonanno, aber auch die der Individualanarchisten Bruno Filippo und Renzo Novatore. Anarchie ist nicht eine soziale Form, sondern eine Methode der Individuation. Keine Gesellschaft wird mir mehr als eine beschränkte Freiheit oder nur so viel Wohlbehagen zugeben, dass sie jedem seiner Mitglieder gewährt. Aber ich bin nicht damit zufrieden und will mehr. Ich will alles, weil ich die Macht habe, es zu überwinden. Jede Gesellschaft bemüht sich, mich auf die erhabenen Grenzen des Erlaubten und des Verbotenen zu beschränken. Aber ich erkenne die Grenzen nicht an, weil nichts verboten sein kann und alles denjenigen erlaubt wird, die die Kraft und den Mut haben. Folglich ist Anarchie die natürliche Freiheit der vom verhassten Joch von geistigen und materiellen Knechtschaften zu befreienden Person ist, nicht der Aufbau einer neuen und erstickenden Gesellschaft. Es ist ein entscheidender Kampf gegen das Ganze. Anarchismus ist der ewige Kampf einer kleinen Minderheit von erlesenen Außenseitern gegen alle Gesellschaften, die einander auf der Bühne der Geschichte folgen. Die Schriften und Texte sind eine Mischung aus den Schriften Bakunin, dem Denken Stirners, Veröffentlichungen der Situationisten und des Individualanarchismus, gedrängt oft in eine akademische und männliche Sprache. Jeder gehorcht nur sich selbst und schließt sich mit anderen zweckgebunden zu Vereinen der Egoisten zusammen. Als informelle Gruppen ergreifen sie die Initiative. Sie lehnen jeden Aufbau, jedes Organisieren ab, es sei denn für den Aufstand selbst. In der ständigen Konfrontation mit dem Ziel, dem Staat den Kollaps zu geben. Denn wir sind für den sofortigen, zerstörerischen Angriff auf alle Strukturen, Personen und Organisationen von Kapital, Staat und allen Formen der Unterdrückung. Dabei umarmt der Aufständische den Gangster als Lebensstil. Seine Handlungen unterliegen keinerlei Moral, sondern geschehen im Namen der eigenen Wünsche und der entsprechenden Bezugsgruppe. Diebstahl und Bankraub wird zur revolutionären Expropriation, um das eigene Leben zu finanzieren. Il mio scopo non è trovare lavoro alla gente, non me ne importa nulla. Mein Ziel ist es, nicht zu arbeiten und Leute zu finden, die sich wie ich nicht darum kümmern. Ich möchte mit diesen arbeiten, um zu sehen, wie es mit bestimmten Mitteln möglich sein kann, den Staat in die Defensive zu zwingen, ihn anzugreifen, bis zur völligen Zerstörung. Unser bewaffneter Kampf beruht auf den Grundsätzen der Einfachheit, der direkten Aktion, der Pulverisierung und der generellen Attacke. Als Anarchisten sind wir für die maximal mögliche Beteiligung der Menschen in dem Prozess der Befreiung, der unbedingt getan werden muss. Che deve per forza essere fatto violento. So gerinnt der Aufstand als Mittel und als Ziel zugleich. Kommen aus Spanien, aus Griechenland, wir kommen von überall. Wir werden wie Tiere ans Band gespannt, das Wohnheim ist unser Stall. Ins Wohnheim, ins Wohnheim, die Bosse ins Wohnheim gepackt. Das Wohnheim, das Wohnheim, die Luft gejagt. Wir wollen keine Utopie für den allgemeinen Konsum. Konfliktbereitschaft sollte im Kampf gegen die Machthaber als permanentes Element gesehen werden. Es mag unter Umständen individuelle Gründe geben, die Erreichung der eigenen Ziele mit gewalttätigen Mitteln anzuzweifeln. Aber wenn Gewaltlosigkeit auf die Ebene eines gewaltlosen Prinzips gehoben wird, dann verlieren die Argumente an Wert und alles gleitet in Bahnen der Unterwürfigkeit und des Gehorsams. Und so ist der Angriff die Verweigerung der Mediation, der Opferung, des Entgegenkommens und des Kompromisses. Diese Angriffe neben den häufigen, üblichen, banalen Versicherungsschäden reduzieren sich in der Regel in den deutschen Städten auf die oft einzigen sichtbaren Feinde. Die Polizisten als Repräsentanten des verhassten Staates. Eigentümer meines Anarchismus. Ich glaube nicht an Eigentum von Ideen. Anarchismus existiert vor mir, wie er nach mir existieren wird. Ich kann ihn nur für mich selbst interpretieren. Die Insurgenten verweigern und kritisieren in ihren wechselnden informellen Gruppen die Organisationen an sich mit allen ihren Organisatoren. Die Zeit, die für den Aufbau gebraucht wird, ist für sie verlorene Zeit. Zeit, die genutzt werden muss, um zu kämpfen und den Umsturz vorzubereiten. In ihrer durchaus berechtigten Kritik an dem jetzigen Anarchismus bemerken sie den kreativitätsarmen Dogmatismus vieler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die Fixierung, ja Erstarrung in wirtschaftliche und soziale Methoden, ob Syndikalismus oder Föderalismus. Im aktuellen Zustand ist Anarchismus für sie eine zu überwindende linksextreme Ideologie. Nieder mit allen Anarchisten und Anarchistinnen. Es lebe die Anarchie. Für sie ist Anarchie formlos, flüssig und eine organische Erfahrung, die vielseitige und vielschichtige, sowohl persönliche als auch kollektive und immer offene Befreiungsvision umfasst. Als Anarchisten und Anarchistinnen sind wir an der Herstellung eines neuen Systems oder einer neuen Struktur, worin wir wohl am ehesten untergeordnet leben sollten, nicht interessiert. So ethisch oder unauffällig ihr Anspruch auch daherkommen mag. Wir können anderen keine andere Welt liefern, aber wir können Ideen und Fragen aufwerfen und versuchen, jegliche Herrschaft und all das zu zerstören, was uns daran hindert, eine direkte Beziehung zu unseren Wünschen und Bedürfnissen zu träumen und zu erleben. Für die Zerstörung der Zivilisation, für die Wiedervereinigung mit dem Leben. Die libertäre Bewegung ist aus der Tradition der Aufstände entstanden und zog Inspiration von denen, die an solchen Aufständen beteiligt waren. Vieles beim sogenannten aufständischen Anarchismus bietet eine nützliche Kritik, aber führt oft zu fatalen Folgerungen. Der Staat ist nicht etwas, das Mensch zerschlagen kann, um zu zerstören. Der Staat ist vor allem eine Beziehung zwischen Menschen. Der Staat wird zerstört, indem Mensch in andere Beziehungen eintritt. Bei den heutigen Insurgenten, die den permanenten Aufstand als Ziel haben, sind viele historische Fehler der individuellen Propaganda der Tat noch enthalten. Gleichzeitig haben die Herrschenden in allen Ländern ein lebhaftes Interesse daran, das Zerrbild vom gewalttätigen Anarchismus als Feind der Menschheit beizubehalten. So bleibt für uns andere, Anarchistinnen und Anarchisten, die nicht leichte Aufgabe, gleichzeitig die vermehrten Angriffe des Staates und seiner Instrumente auch gegen uns abzuwehren, durch unsere täglichen Handlungen die emanzipatorische Kraft und die freiheitlichen Ideen des Anarchismus zu propagieren und damit und dabei auch eine wirkliche, grundlegende Solidarität zu zeigen mit allen Kämpfenden, auch in den Gefängnissen und allen anderen totalen Institutionen. Und wir sind schon der Meinung, dass es unsere Aufgabe als Anarchisten und Anarchistinnen ist, Revolten vorzubereiten. Das können wir jedoch nicht tun, wenn wir uns nicht organisieren. Wenn wir nicht auf sie vorbereitet sind, werden spontane Revolten genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind. Das war eine Episode von Radio Chiflado.